In den 3 Monaten, die wir jetzt im Dorf wohnen, hat es mir immer gefallen, wach zu liegen neben Christina, die so tief schläft, dass ich ihren Atem kaum höre. Draußen geht der Wind umher. Der Nachtwind, den es nur hier oben im Dorf gibt. Kein leises Lüftchen, auch keine harte Böe. Die Blätter der Obstbäume bewegen sich ganz ohne Gewalt. Es ist ein großes, friedliches Rascheln. Dann Pause. Dann wieder Rascheln. Der Wind ist mehr Bewegung als Geräusch. Ich höre ihn, aber vor allem denke ich mir die Blätter, wie sie sich wenden, von der einen auf die andere Seite. Es ist der Dorfwind, den ich schon als Kind kannte. Ich dachte, er käme nur für mich in den Garten und dann herauf zu den Ästen vor meinem Fenster. Fast wie ein Tier erschien er mir, ein Tier, das meine Nähe suchte. Wenn ich dann wach neben Christina liege, schaue ich sie eine Weile an, höre und schaue. Dann stehe ich so leise wie möglich auf und gehe zu unserer Kleinen ins Zimmer nebenan. Ich lege mich auf den Boden neben ihr Bett und denke mir, wie es sein muss, Kind zu sein. Wie es sein muss, klein zu sein, hier in ihrem Zimmer, im Schatten der Obstbäume. Heute liegt niemand neben mir. Christina hat mir das Bett überlassen. Ich will nicht hinüber ins Zimmer der Kleinen, wo auch Christina auf einer Luftmatratze schläft, die sie eilig vorhin aufpumpte. Einmal ist sie noch herübergekommen zu mir, hat ein Bettlaken aus dem Schrank gezogen, ihre Decke geholt. Mit dem Schlafen hatte Christina nie Probleme. Sie wird nicht wach liegen wie ich. Ihr Atem wird ruhig gehen und wahrscheinlich gibt es auch nichts mehr zu reden für heute. Ich bin zu spät gekommen, habe die Kleine nicht abholen können. Die Erzieherinnen haben Christina angerufen. Eine von ihnen hat die Kleine mit zu sich genommen. Christina hat sie dann mit dem Auto geholt. Weißt du, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Hat Christina gesagt. Um dich, du Idiot, um dich. Jan hatte die letzte Tour in die Stadt, die keine ist, schon gemacht. Und ich konnte nicht anders, als zurück ins Dorf zu rennen. 10 Kilometer. An der Kasse der Festung bin ich schnell vorbeigekommen. Ich habe gesagt, hören Sie, ich muss zum Kindergarten. Die Frauen hinter der Scheibe haben mich gehen lassen, wie man einen gehen lässt, der nicht mehr ganz bei Trost ist. Ich habe angefangen zu rennen, bergab in die Stadt, die keine ist, und dann hinauf ins Dorf. 10 Kilometer. Meine Dorfkindheit hinter mir und die andere Hälfte im Plattenbau. Meine Eltern hinter mir, Christina und die Kleine. Das Heimweh hinter mir, die Einsamkeit, die sich auswuchs, dass ich wieder nach Vito gesucht habe, dass ich Christina in einem Strudel von Apfelbäumen und Himmel mitgezogen habe, hierher. Das alles mir im Nacken. Ich bin gerannt, bis ich nicht mehr wusste, dass ich renne. Die Alten in der Stadt, die keine ist, haben die Köpfe verdreht. Was für ein Ereignis. Ich weiß, sie werden noch lange reden davon. Zwischen den Häusern habe ich eine Scherbe gestreift, aber ich musste weiter, den Hang hinauf, am Fußballfeld vorbei, bis ich vor dem Kindergarten ankam, der längst geschlossen war. Das hätte ich wissen sollen. Die Erzieherinnen haben immer schon böse geschaut, wenn ich 5 vor 6 gekommen bin. Einen pünktlichen Feierabend wollten sie, und nun das. Es war 6:30 vorbei, als ich die Klinke drückte. Am Ende war es besser, dass mich niemand gesehen hat. Mein Hemd hatte Löcher auf den Schulterblättern. Aus den Rissen meiner Jeans hingen weiße Fäden. Mir wurden die Hände kalt vor Angst, weil ich nicht wusste, wo die Kleine ist. Ich dachte, jemand wartet bei uns zu Hause. Von Weitem versuchte ich, durch die Büsche zu spähen, ob ich vielleicht die Kleine sehe. Der Sandkasten verlassen, die Schaukel verlassen. Der Mehltau glänzte sanft in den Obstbäumen. Ich sah die Himbeeren an. Feurig schienen sie mir, zornig vor Süße. Und ich begann zu essen. Zupfte sie von den Ranken, so eilig, dass ich die meisten zerquetschte. Ich aß, bis ich nicht mehr konnte, bis mir der Saft aus den Mundwinkel rann. Dann kam Christina, die Kleine an der Hand. Aber ich war das Kind, mit meinem himbeerverschmierten Mund und den zerrissenen Sachen. Jetzt stehe ich draußen vor dem Haus. Der ganze Himmel voller Sterne. Unser Haus ist dunkel. Und wenn jemand Fremdes daran vorbeiginge, würde er denken, dass es verlassen ist. Nein, das ist es nicht. In dieser großen Hülle liegen Christina und die Kleine. Ich weiß, dass sie da sind, in diesem Haus, das unseres ist, das ich mir immer gewünscht habe. Ein seltsamer Gedanke, wie viel Stein wir auftürmen, Glas und Holz, und dann liegen nur zwei Seelchen darin, zwei weiche Körper. Und mit diesen Körpern die ganzen anderen, die zu uns kommen, in Gedanken oder im Traum. Ich habe so lange über Vito nachgedacht, dass ich das Gefühl habe, ich wäre tatsächlich bei ihm gewesen. Vielleicht war ich das. Vielleicht war ich es nicht. Wie das Gebirge hier aus Sand ist, stelle ich mir jeden Gedanken an Vito wie eine feine Schicht Staub vor. Und noch eine und noch eine. Allmählich hat der Gedanke so an Masse gewonnen, dass er sich anfühlt wie eine Erinnerung. Ich bin bei Vito gewesen. Ja, das war ich. Wann? Ich weiß es nicht, aber es fühlt sich richtig an. Ich kann zurückgehen in der Zeit, kann unser Treffen nochmals ablaufen lassen, wie wir auf dem Eisenbahnviadukt saßen und hoffen mussten, dass uns der Abwind der Züge nicht von der Kante weht. Das große Zittern der Waggons und der Lok, die manchmal den Zug schiebt, anstatt ihn zu ziehen. Das Zittern ist dann wie das Zittern des Donners unter meinem Rücken, als ich auf dem Felsriff lag und vom Blitz getroffen werden wollte. Warum soll ich also nicht bei Vito gewesen sein, wenn das Zittern in der Erinnerung doch dasselbe ist? Ein Vibrieren im ganzen Körper, damals vom Donner, vor Tagen von den Zügen in meinem Rücken. Oder wann war es, dass ich Vito wieder traf? Es ist die zweite Nachmittagsrunde mit Jan. Hoch und runter fahren wir. Mit uns auf der letzten Tour nur ein Pärchen. Ich lasse die beiden aussteigen und stehe von meinem Korbstuhl auf, den Jan an dieselbe Stelle gepasst hat wie immer. »Hier habe ich eine Geschichte für dich«, sage ich zu Jan, der noch schnell die Kette hinter mir abspannt, dass die Leute nicht zu früh vor der nächsten Abfahrt einsteigen. Ich bin hinunter zu Vito gegangen, habe geklingelt, dann nochmals geklopft. Es hat einen Moment gedauert, bis Vito aufgemacht hat. Obwohl es ein sonniger Tag war, flutete das Licht nicht in staubigen Bahnen durch die Fenster herein. Im hintersten Winkel der Werkstatt, die so lang war wie ein Schulzimmer, stand ein Tisch. Rechts davon hantierte Vito vor einer Küchenzeile. Die Werkstatt lag ein wenig tiefer, wie eine Wanne. Ich sah eine Drehbank und eine Werkbank mit Schraubstock. Die Wände waren größtenteils mit raumhohen Regalen bedeckt, in denen Holz lagerte, Werkzeuge und da und dort ein Buch oder eine Zeitung. Alles war aufgeräumt und sauber, vielleicht ein wenig zu sauber für einen Ort, an dem gearbeitet wurde. Zwei abgeschliffene Schränke leuchteten mir entgegen. Neben der Küchenzeile erkannte ich eine Tür, die geschlossen war. Ich schaute mich um, bewegte mich langsam. Noch hätte ich mich einfach umdrehen und gehen können. Vito hantierte am Herd. Eine halbe Minute blieb mir, vielleicht. Dann würde unsere Geschichte von neuem beginnen. Dann würde ich nicht mehr ausweichen können. Ich roch das Holz und der Geruch schien mir hell, wenn das sein kann. Ich stellte mir den Holzgeruch vor wie feinen Staub, den ich einsog wie ein Zauberpulver, das mir in die Lungen strömte mit jedem Atemzug, als könnte ich die Atmosphäre in der Werkstatt einatmen und mit ihr all das, was Vito passiert war in den Jahren, die wir uns nicht gesehen hatten. Ich wollte aufsaugen, was ich verpasst hatte, was wir beide verpasst hatten. Am Ende merkte ich, dass ich seufzte. Vito hatte eine von den kleinen italienischen Moccas auf den Herd gestellt. Hättest du aber auch was mitbringen können, sagte er. Kommt wieder mit leeren Händen. Früher hast du mir wenigstens noch Blumensträuße gebracht. Die deine Eltern allesamt auf den Kompost geworfen haben. Da haben sie auch hingehört. Vitos Stimme klang, als würde er lächeln beim Reden. Er drehte sich um mit seinem schmalen Gesicht und den Locken, die mir noch drahtiger schienen, widerspenstiger. Wir standen uns gegenüber und musterten uns unverhohlen. »Du bist dürr geworden«, sagte Vito. »Und du bist noch der Alte«, sagte ich und dachte im selben Moment, dass das eine unheimliche Dummheit war. Ich schaute an Vito hinab, sah das eine Hosenbein unter dem Stumpf verknotet. Der Kaffee begann aufzusteigen. »Stell ab, wenn alles draußen ist«, sagte Vito. Vito klemmte sich seine Stützen unter die Arme. Das verknotete Hosenbein pendelte hin und her. Er ging auf die Tür neben der Küchenzeile zu. Durch den Spalt sah ich eine andere Tür, die offen stand, und dahinter ein Bett mit weißem Bettzeug und einer roten Überdecke. Ich hörte Vito in einem Schrank hantieren, während ich den Herd abstellte und Kaffee in die Tassen goss. Auf dem Tisch lag eine der Zeitschriften, die hier überall zu bekommen sind, mit Bildern aus dem Zweiten Weltkrieg darauf und den Titeln der Geschichten in Frakturschrift. Vito kam mit einem Paket Zucker zurück. Er sah meinen Blick, nahm das Heft und warf es neben die Spüle. Alles hätte ich erwartet, dass Vito mich rausschmeißt, dass wir uns prügeln oder er mich gar nicht erst hereinlässt. Stattdessen reichte er mir den Zucker und die Milch, als wäre ich ein Kunde, dem er zum neuen Schrank einen Kaffee servierte. Wir saßen uns gegenüber. Nachdem die Milch eingegossen und der Zucker umgerührt war, schwiegen wir uns an. Wir musterten uns wie Boxer vor dem ersten Schlag. Ich begriff, dass es keine Kinder gab, für die Vito Spielzeug bastelte. Ich sagte, »Weißt du noch, als wir mit dem Moped und dem Anhänger in den Graben gefahren sind?« »Du bist da reingefahren«, erwiderte Vito, »und dann hast du dich davon gemacht.« Ich schaute Vito an, ob er es wirklich so meinte. Er starrte zurück. »Davon gemacht haben sich meine Eltern, nicht ich. Welche Wahl hätte ich gehabt?« »Wiederzukommen.« »Bin ich nicht hier?« »Jetzt schon«, sagte Vito. »Und deine Frau und deine Kleine, da oben im alten Haus, der Kosel.« Ich schaute auf. »Jetzt staunst du was? Soll ich dir noch mehr aus deinem Leben erzählen? Kommt hierher zurück und meint, ich merke nichts, dass ich nicht lache.« Vito nahm einen Schluck Kaffee und lächelte in sich hinein. »Geschickte Hände hat sie, deine Christina.« Ich merkte, wie ich meine Hände zu Fäusten ballte, wie ich die Oberschenkel unter der Tischplatte spannte, als wäre ich kurz vor dem Sprung. Es hatte einen Moment gedauert, aber jetzt dämmerte mir eine Idee. »So ist das«, sagte Vito. »So habe ich deine Frau eher kennengelernt als dich.« Vito stand auf und begann in der Werkstatt zu hantieren. Ich blieb sitzen, starrte hinunter in den Rest meines Kaffees. Ich weiß, dass Christinas Hände ganz neutral sind, dass sie jeden anfassen. Ich wüsste gar nicht, wie das geht, jemanden so anzufassen, dass die Berührung etwas Mechanisches ist. Der Mensch als System von Kräften und Gegenkräften. Man justiert ein wenig, schiebt hier und da, dehnt und bewegt, dass alles wieder in Fluss kommt. Das hatte mir Christina erklärt, dass die alten Griechen dachten, unsere Gesundheit wäre ein Gleichgewicht von 4 Säften. »Gehen wir raus«, sagte Vito. Er ging zum Kühlschrank, nahm 2 Flaschen Bier und steckte sie sich in die Hosentaschen. Er wirkte wie eine Figur aus dem Märchen, als hätte er Pumphosen an. Er durchquerte die Werkstatt und winkte mir von der Tür aus zu, ihm zu folgen. Ich hatte gedacht, dass Vito sich etwas anderes anziehen würde. Oder dass er eine Prothese hätte, aber er klemmte sich nur die Stützen unter den rechten Arm, während er mit der linken Hand den Werkstattschlüssel hervorkramte. Ich wunderte mich, dass ich vergessen hatte, dass er Linkshänder war, obwohl wir so viele Bilder gemalt hatten zusammen, so viele Buchstaben geschrieben. Seine Hände waren mir in der Vorstellung abhanden gekommen. Immer hatte ich nur seinen Stumpf gesehen und darunter sein Nichtbein. Aber erinnert habe ich mich alle Zeit noch daran. Ich wollte es zurückwachsen lassen und damit alle Dinge, die uns verloren gegangen waren. Die Abende auf dem Riff und unter den Kiefern, die Leichtigkeit des Sands, den wir uns abends aus den Kleidern klopften. Ich musterte Vito von der Seite, sah seine Bewegungen, wie er das Gewicht geschickt verlagerte, um die Tür mit einem Ruck ins Schloss zu ziehen, ohne aus der Balance zu kommen. Sein Oberkörper pendelte hin und her, seine Haare fielen ihm ins Gesicht. Er warf den Kopf in den Nacken, blies sich eine Strähne aus der Stirn. Er wirkte wie eines der Stehaufmännchen, die noch aus den unmöglichsten Winkeln zurück ins Lot fanden. Vielleicht hatte er meine Blicke gespürt, vielleicht konnte er sich denken, was ich dachte. Er zog den Schlüssel aus dem Schloss und starrte einen Moment zurück. Dann griff er weit nach vorn aus, sein Körper schwang hinterher. Ein paar Schritte genügten und er hatte eine erstaunliche Geschwindigkeit entwickelt. Ich schaute mich an, sah meine verwaschenen Jeans, befühlte mein T-Shirt, das an manchen Stellen so dünn wurde, dass ich mich bei Jan im Bus schon geschämt hatte dafür. Wir folgten der Fernverkehrsstraße, an der Vitos Werkstatt lag. Der Verkehr nach Tschechien geht hier durch. Auch Jan muss jeden Morgen an der bröckelnden Häuserzeile vorbei. Einen schnelleren Weg gibt es nicht. So rauscht es fast ständig zwischen den Häusern. Ein Stromgeräusch, das die Elbe, keine 50 Meter entfernt, beinahe unheimlich wirkt in ihrer Lautlosigkeit. Keine Ahnung, wo Vito hin wollte. Durch die Torbögen des Eisenbahnviadukts sah ich die Strudel im Wasser, das stille Gurgeln, und mir war, als wäre auch ich in den Sog geraten. In Vitos Sog, der sich in stetem Rhythmus vorwärts katapultierte, ohne sich umzudrehen. Die Bierflaschen schlenkerten ihm wild in den Taschen, und ich kam mir vor wie ein Kind, das seinem Vater nachlief. Vito hielt auf den Bahnhof zu. Ein mittlerweile schäbiges Gebäude, seit der Schalter und die Gepäckaufbewahrung geschlossen waren. Es wurde nur so weit unterhalten, dass niemandem etwas auf den Kopf fiel. Mir schien es wie ein riesiger Kokon, aus dem die Gegenwart sanft entstiegen war. Ich konnte mich erinnern, wie wir auf Schulausflügen hier standen, dicht zusammengedrängt und Hand in Hand. Mit den großen Erwartungen an die Ferne, an die Stadt, die wir besuchen fuhren, um Orte mit riesigen Namen zu besichtigen. Museum, Theater, Fernsehturm. Jetzt war der Bahnhof im Grunde nicht mehr als zwei Bahnsteige und die stinkende Unterführung, die beide Richtungen miteinander verband. Ich war noch immer ein paar Schritte hinter Vito, der ohne groß zu schauen die Straße überquert hatte. Ich sah, dass er aus dem Augenwinkel nach mir äugte, als wolle er sich vergewissern, dass ich immer noch da war. Wir bogen in die Unterführung ein. Vito traf mit den Stützen immer exakt die Mitte der Stufen, ließ sein Gewicht folgen, tippte mit dem Bein kurz auf und war schon auf der nächsten Stufe. Ich sah ihn Bewegung an Bewegung reihen. Er glitt mehr, als dass er ging. Auf der Gegenseite nahm er aufwärts zwei Stufen mit einem Schritt, dass ich direkt hinter ihm hereilte und die Hände leicht nach vorn streckte. Eine jähe Angst stieg in mir auf, dass er fallen könnte und ich ihn wieder auflesen müsste. Der Bahnsteig lag leer. Die Zeit der Schüler und Pendler war vorbei. Vito blieb noch immer nicht stehen. Ich folgte ihm willig, in Gedanken versunken. Mir kam Christinas Hände in den Sinn. Ich fragte mich, ob Vito etwas erzählt hatte über mich und ihn. Dann war der Bahnsteig zu Ende und ich stutzte. Die Schienen begannen leise zu klingen. Wir drehten uns um und sahen einen Güterzug von Tschechien aus, das Tal herunterrasen. Der Lokführer musste uns bemerkt haben, wie wir am Ende des Bahnsteigs standen, dort, wo eine Schranke das Eisenbahnviadukt gegen unbefugtes Betreten sicherte. Selbst im gleißenden Gegenlicht sahen wir, wie die Lok zwei-, dreimal aufblendete. Wir hielten uns beide an der Verbotsschranke fest, als der Sog des Zugs uns erfasste. »Das da ist mein Lieblingsplatz«, sagte Vito und deutete auf einen betongefassten Metalldeckel ungefähr 20 Meter entfernt von uns, dort, wo das Eisenbahnviadukt begann, mit dem Tal in eine sanfte Kurve zu gehen. Vito lehnte die Krücken an die Schranke und stieg leichtfüßig hinüber. Ich rief ihm nach, aber er lachte nur. »Dann komm halt nicht«, erwiderte er, ohne sich umzudrehen. Vito hielt mit beiden Händen das schmutzige Geländer des Viadukts umfasst. Er schob die Hände weiter, dann machte er ein, zwei kleine Hüpfer auf seinem linken Bein. So bewegte er sich vorwärts, das Gesicht zur Elbe, die Schienen im Rücken. Ich dachte, wenn jetzt ein Zug kommt, dann zieht ihn der Sog um, aber die Gleise glänzten leer im Morgenlicht. Ich schaute mich um, aber niemand schien sich für uns zu interessieren. Zum anderen Ende des Bahnsteigs hin flimmerte die Hitze über dem grauen Pflaster. Ein kleiner Schwung und auch ich hatte die Schranke überquert. Der Schotter war scharfkantig und lose. Ich machte ein paar wackelige Schritte, dann folgte ich Vitos Beispiel und stützte mich aufs Geländer, um voranzukommen. Beim kleinsten Geräusch drehte ich mich um. Ich dachte, dass die Gleise wieder zu singen begannen, aber es war nur der Verkehr auf der Fernstraße vor Vitos Haus zu hören. Die Elbe schob sich vorwärts, träge und trüb. In einiger Entfernung sah ich die Mündung des Bachs. Mir schien es ein anderes Wasser zu sein, das da hell und glitzernd ins schlammdurchsetzte Dunkel rann, eine Art Verdünnung. Ich ließ Vito den Vorsprung, musterte ihn, wie er erst die eine, dann die andere Bierflasche aus den Hosentaschen zog und sich dann auf den Metalldeckel setzte. Das Viadukt war an dieser Stelle vielleicht 8 Meter hoch. Und wie er dort saß, sah ich mich selbst auf dem Felsriff, das unseres gewesen war. Vito ließ sein linkes Bein ins Leere baumeln. Sein Stumpf ragte waagerecht in die Luft hinaus. Er öffnete die eine Flasche mit der anderen, nahm einen Schluck und drehte sich plötzlich zu mir, als hätte er sich in dem Moment erinnert, dass auch ich noch da war. Ich ließ die Beine unter das Geländer gleiten und setzte mich neben Vito auf seinen Lieblingsplatz. Wenn ich den Kopf hob, sah ich direkt ins Wirbeln der Elbe. Wenn ich ihn senkte, sah ich unsere Beine. 3½. Vito machte mir am Geländer das zweite Bier auf und reichte es mir. Ich wartete einen Moment, aber wir stießen nicht an. »Du kannst nicht so einfach wiederkommen.« Vito schaute mich an, als wollte er sich vergewissern, dass ich seinen Satz verstanden hätte. Das hatte ich, natürlich. »Woher eigentlich?« sagte Vito. »Wie, woher? Von wo du wiedergekommen bist?« »Tut nichts zur Sache«, sagte ich. »Könnte überall gewesen sein.« »Wie lange warst du denn weg?« »Lang genug«, sagte ich. »Sag mal«, Vito drehte sich zu mir, aber ich schaute weiter geradeaus. Die Elbe strömte, mir begann schwindelig zu werden. »Du kannst nicht hereinspazieren bei mir, überall herumschnüffeln und dann nichts erzählen.« »Was hast du eigentlich gemacht da?« fragte Vito. Er zeigte auf meinen Nacken. »Ich bin beim Pissen das alte Steinbruchloch runtergefallen.« »Aha, bist du auch mal irgendwo runtergefallen? Hast Glück gehabt.« »So, jetzt erzählen wir uns, was los war in den letzten, sagen wir, 20 Jahren. Dann schütteln wir uns die Hände und dann war's das.« Vito hob die Flasche, blies in den Hals. Der Ton war tief. Vito nahm noch einen Schluck. Ich blickte ihn von der Seite an, sah, dass ihm die Tränen kamen. »Erzähl mir doch, was du willst«, presste Vito hervor. »Ich weiß eh schon das meiste.« Ich dagegen wusste gar nichts mehr. Meine Vergangenheit entfernte sich rasend schnell, verschwand wirbelnd in der Elbe. Meine Kindheit war ein anderer Planet, von dem ich irgendwann gestartet war. Christina, die Kleine, Vito, schien mir wie Fremde. »War eine blöde Idee, hierher zu kommen«, sagte ich. »Ja«, erwiderte Vito. Er kippte den letzten Rest Bier hinunter, streckte den Arm aus und öffnete die Hand. Ich sah die Flasche wie in Zeitlupe Geschwindigkeit gewinnen, ein Stück freier Fall. Ich beugte mich vor, sie zerstob in ein kleines Gewitter von Scherben. Ich wollte reden. Ich wollte Vito sagen, wie ich mich gefreut hatte, ihn im Internet wiederzufinden, wie ich nach und nach den Entschluss gefasst hatte, wiederzukommen. Ich wollte auch zugeben, was für ein Feigling ich bis jetzt gewesen war, wie ich mich um seine Werkstatt gedrückt, aber nie den ersten Schritt gewagt hatte. Ich sah die Elbe strömen und die Hitze flimmern. Es roch nach Heu vom anderen Ufer her, wo sie die Wiesen geschnitten hatten. Vito erhob sich plötzlich. Die Gleise fingen an zu klingen. Ich griff nach Vitos Hand, wieder ein Güterzug. Auch diese Lokomotive blendete auf, drei weiße Augen rauschten uns entgegen. Dann ein langgezogenes Signal, das sich an den Talwänden brach. Vito zog seine Hand zurück. Mir vibrierte der ganze Körper vom Gewicht des Zuges, vom Lärm der Räder. Ein seltsamer Sog, ein hypnotischer Lärm mit jedem Räderpaar, das über die Schwellen schlug. Dann war der Zug vorbei. Von den Talwänden hallte das Echo. Vito stand auf, griff das Geländer und arbeitete sich auf dieselbe Art und Weise zurück, wie er gekommen war. »Schöne Geschichte«, sagte Jan. »Schöne Geschichte. Jetzt erzähle ich dir mal eine. Das Mädchen mit den Laternentitten, die sitzt seit heute Morgen oben in der Festungsküche und schnippelt Bohnen. Sie haben mir etwas Züchtigeres zum Anziehen gegeben, nicht so ein Leibchen, wo alles herausquillt. Das hatte sie von den Russen mit den schönen neuen Zähnen. Und wenn du wissen willst, was mit den beiden passiert ist, ich sag's dir, die sind mir nicht nachgekommen, als ich das Mädchen ins Auto geholt habe und losgefahren bin, weiß der Kaja warum. Ich habe das Mädchen gefragt, aber sie hat nichts erzählt. Schön sah sie aus, als sie bei uns auf der Küchenbank geschlafen hat. Wie eine von den Sammlerpuppen, die hinten auf den Illustrierten drauf sind, die hier mit den Gesichtern aus Porzellan, die an Japan erinnern. Jedenfalls habe ich kein Auge zugetan letzte Nacht, weil ich dachte, dass jeden Moment die Russen mein Haus stürmen, aber niemand ist gekommen. Ich habe eine Decke in den Kofferraum gelegt und dann sind wir über die Grenze gefahren und hoch zur Festung. Dieses Mädchen darf sich auf keinen Fall an einer Spindel stechen, habe ich zu denen in der Küche gesagt. Aber wo soll in einer Küche schon eine Spindel herkommen? Schöne Geschichte, sage ich zu Jan. Du hättest dich gar nicht so anstrengen müssen, um mir zu sagen, dass du mir nicht glaubst.